بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Barmherzigkeit, sondern auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wir waren zuletzt stehen geblieben beim 335. Hadith und jetzt machen wir weiter mit dem 125. Unterkapitel von At-Tahara, die Reinheit. Es heißt Tayammum eines Verletzten. Noch einmal zur Erinnerung, weil der letzte Unterricht circa einen Monat her ist. Tayammum ist die Ersatzreinigung für denjenigen Menschen, der kein Wasser vorfindet und den Wudu oder Ghusl vollziehen möchte. Entweder findet er wirklich kein Wasser vor oder es ist ihm nicht oder schwierig möglich, diese Reinigung mit Wasser durchzuführen. Und wir haben schon bereits gesprochen über die Art und Weise, wie der Tayammum durchgeführt wird und auch über den klassischen Fall, dass er eben kein Wasser hat oder es eben nicht in Reichweite ist. Und jetzt schauen wir uns den Thema eines Verletzten an. Von der Reihenfolge macht das deswegen Sinn, das erst an dieser Stelle zu erwähnen, weil der Verletzte in der Regel nicht an allen Stellen verletzt ist, an denen er an allen Körperteilen verletzt ist, die er normalerweise wäscht oder benetzt. Und deswegen ist eben hier die Frage, wie geht er damit um, wenn er den Wudu vollziehen kann, Wasser vorhanden ist, aber aufgrund einer Verletzung bestimmte Teile des Körpers nicht gewaschen werden können, dann stellt sich die grundsätzliche Frage, was macht er? Macht er dann statt des Wudu oder Ghusl den Tayammum oder macht er trotzdem nur den Ghusl und den Wudu, soweit er kommt? Oder kombiniert er beides miteinander? Das sind alles mögliche Lösungen dafür. Im 336. Hadith heißt es, Jabir radiallahu anhu berichtet, er sagte, wir waren auf der Reise, als einer von uns von einem Stein getroffen wurde, wodurch er sich am Kopf verletzte. Im Schlaf hatte er einen Samenerguss und fragte dann seine Freunde, darf ich den Tayammum vollziehen? Sie sagten, nein, diese Erlaubnis steht dir nicht zu, weil dir kein Wasser zur Verfügung steht. Da vollzog er den Ghusl und starb. Als sie dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und ihm vom Vorfall erzählten, sagte er, sie haben ihn getötet, möge Allah sie töten. Hätten sie doch nachgefragt, wenn sie es nicht wissen. Das Heilmittel eines Unwissenden ist es, zu fragen. Es hätte ihm ausgereicht, den Tayammum zu vollziehen und auf seiner Wunde eine Binde anzubringen, über die er dann streicht. Und den Rest des Körpers wäscht er dann. Dieser Hadith beinhaltet den Fall, dass eine Person am Kopf verletzt worden ist und deswegen einen Rücken des Wudu nicht umsetzen kann. Und zwar den Rücken, das man über den Kopf streicht, Mas'hu ar-Ras. Und schauen wir uns die Überlieferung noch einmal Satz für Satz an. Jabir sagte, radiallahu anhu, wir waren auf der Reise, als einer von uns von einem Stein getroffen wurde, wodurch er sich am Kopf verletzte. Das heißt, er verletzte sich so sehr am Kopf, dass er die Stelle nicht mehr waschen konnte. Anscheinend hatte er eine offene Wunde gehabt. Im Schlaf hatte er einen Samenerguss und fragte dann seine Freunde, darf ich den Tayammum vollziehen? Sie sagten, nein, diese Erlaubnis steht dir nicht zu, weil dir Wasser zur Verfügung steht. Aus diesem Hadith, wir kennen ja schon den weiteren Verlauf des Hadithes und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieser Antwort nicht zugestimmt hat, diese Antwort nicht für richtig erklärt hat. Aus diesem Hadith lernen wir mindestens, dass man zwar in der Religion fragen muss, aber dass man auch die richtige Person fragen muss und deswegen, dass man eben die Gelehrten fragen muss, wenn man etwas nicht weiß, denn fragt man jemanden, der eben nicht ausreichend gelernt hat, dann kann es für dich einen weltlichen Nachteil haben, wie in diesem Fall, der Mann ist gestorben, oder es kann sogar für dich einen jenseitlichen Nachteil haben, Denn du hast ja die falsche Person gefragt. Und deine Aufgabe war es, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, frag die Leute des Koran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lam, und das hast du nicht gemacht. Zweitens lernen wir aus diesem Hadith, dann geht es weiter, sie sagen, nein, diese Erlaubnis steht dir nicht zu, weil dir Wasser zur Verfügung steht. Und aus diesem dieser Hadith ist ein Argument der Mehrheit der Gelehrten, die eben sagen, die Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala und die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie heißt es, sind eben alles Aussagen, die begründet sind. Ja, begründet sind. Auf Arabisch sagt man Muallal. Das heißt, es gibt dahinter eine, in diesem Zusammenhang meint man, es gibt dahinter eine Weisheit. Ja, es gibt dahinter eine Hikma. Und die Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala, taban, manchmal kennen wir die Hikma vielleicht nicht. Aber es gibt dahinter eine Weisheit. Und dieser Hadith ist ein Argument gegen diejenigen Menschen, die sich immer nur auf die offensichtliche Bedeutung der Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala verlassen. Denn was haben die hier gemacht? Allah azza wa jalla sagt im Koran al-Karim, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, und ihr kein Wasser vorfindet. In Bezug auf den Termin. Ja. Aber er findet ja Wasser vor, also haben sie geschlussfolgert und gesagt, er darf keinen Termin vollziehen. Das heißt, sie haben sich an den Koran gehalten, aber eben an die Worte des Koran und nicht an die zugrunde liegende Bedeutung des Verses. Ja, deswegen, wenn der Faqih jetzt sagt, das ist, was hier gemeint ist, er sagt ja, wenn فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا. Das heißt, wenn ihr kein Wasser vorfindet, wirklich oder gesetzlich. Das heißt, wirklich, ihr findet wirklich kein Wasser vor, weil es keins gibt. Oder gesetzlich, das heißt, es ist ein Fall, der genauso zu betrachten ist wie eine Person, wenn sie kein Wasser vorfinden würde. Und das haben wir schon gesagt, was bringt es mir, wenn ich Wasser habe, aber dieses Wasser nicht benutzen kann. Wenn ich Wasser habe, aber das Wasser ist, ich sehe es sogar, es ist mir gegenüber, aber zwischen mir und ihm ist ein Graben, den ich nicht überqueren kann. Was bringt es mir, wenn das Wasser neben mir ist, in Reichweite ist, aber es gehört mir nicht und denjenigen, der es gehört, hat es mir nicht erlaubt zu benutzen. Was bringt es mir, wenn Wasser vor mir ist, aber dieses Wasser ist vereist? Was bringt es mir, wenn das Wasser vor mir ist, aber das Wasser ist kochend heiß? Was bringt es mir, wenn das Wasser vor mir ist, aber ich habe eine Hauterkrankung und kann das Wasser nicht benutzen? Deswegen sagt der Gelehrte, es geht nicht nur um den Fall, dass ihr kein Wasser wirklich vorfindet, sondern auch im übertragenen Sinne. Und das, und jetzt kommt bitte zum entscheidenden Punkt, das ist auch, oder was heißt zum entscheidenden Punkt, das ist eigentlich das richtige Verständnis des Verses. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ja auch nicht gesagt, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً حَقِيقَةً. Er hat nicht gesagt, und wenn ihr in Wirklichkeit kein Wasser vorfinden könnt. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr findet kein Wasser vor. Das heißt, was für Wasser? Ja, Wasser, das geeignet wäre zur Verwendung. Verstehst du, diese Einschränkung, es geht nicht um irgendein Wasser, sondern Wasser, das geeignet ist zur Verwendung. Weil wenn es gestohlenes Wasser ist, darf ich auch kein gestohlenes Wasser benutzen. Wenn es Wasser ist, das verändert worden ist, weil Najasa reingekommen ist, darf ich auch nicht benutzen. Und so weiter und so fort. Aber das zeigt eben, es geht nicht nur darum, dass man, und das ist der Unterschied zwischen dem Gelehrten und dem Anfänger, ja, oder dem Nichtgelehrten. Der Gelehrte versteht den Vers und versteht auch die Weisheit dahinter, was damit gemeint ist. Aber woher weiß er das? Hat er das aus dem Ärmel gezogen? Nein, weil er eben das Wissen geerbt hat. Ja, weil das Wissen geerbt hat von seinen Lehrern. Und die haben es von ihrem Lernen. Und die haben es von ihrem Lernen geerbt. Weil Wissen wird weitergegeben. Und es gibt keinen Gelehrten, der sich ein Thema eingelesen hat. Ja, sondern das hat er geerbt. Informationen werden von Mensch zu Mensch weitergegeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch das deutlich gesagt, als er gesagt hat, die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Al-Ulama'u warathatul Anbiya. Und man erbt etwas von einer Person, die man erbt nicht von Büchern, man erbt eben von Menschen. Aber dieser Hadith ist wirklich von großer Bedeutung, denn auch die Antwort des Propheten, der Mann war, ist ja dann gestorben. Und als der Prophet davon mitbekommen hat, hat er gesagt, sie haben ihn getötet. Sie haben ihn getötet. Und genauso wie wir gesagt haben, wenn ihr kein Wasser vorfindet, wirklich oder gesetzlich gesehen, genau das gleiche sagen wir hier. Sie haben ihn getötet. Wirklich oder gesetzlich gesehen? Gesetzlich gesehen. So. Und darum geht es ja. Es geht ja um die Sünde. Es geht um die Sünde. Und es geht nicht darum, ob sie ihn wirklich getötet haben. Weil vielleicht haben sie ihn wirklich getötet, aber sie können nichts dafür. Man kann ja, es gibt ja vorsätzlich, aber es gibt auch versehentlich. Ja? Aber in diesem Fall, sie haben etwas geleistet, das maßgeblich dafür war, dass er das, was zum Tod geführt hat. Ja? Und deswegen, das nennt man Sababia, das bedeutet, du hast was gemacht, du hast was verursacht. Und dieses Verursachen ist ein großes Thema für sich. Ja? Aber hier sehen wir in diesem Hadith, das ist ein Beweis dafür, dass man für Verursachungen haften kann. Nicht immer haftet man dafür, aber man haften kann. Ja. Und dann hat der Prophet a.s. ihnen die Lösung des Ganzen gesagt. Er hat gesagt, hätten sie doch nachgefragt, wenn sie es nicht wissen. In diesem Fall hätten sie doch nachgefragt, wenn sie es nicht wissen. Interessanterweise hat er a.s. den Verstorbenen nicht was angesprochen, offensichtlich. Weil er hat gesagt, sie haben ihn getötet, hätten sie doch gefragt. Normalerweise bezieht sich das Pronomen auf die letzte erwähnte Person. Ja? Und deswegen, was mit der anderen Person? Die andere Person kann sein, dass sie in dieser Situation keine andere Person hatte zu fragen. Sie hat ja nur gefragt. Okay? Aber sie haben eine falsche Antwort gegeben. Es kann sein, du fragst mich in der Hoffnung, dass du eine richtige Antwort bekommst. Du denkst, der Referent kennt sich aus, weil er sich ein Thema so und so und kennt er sich in dem Thema auch aus. Das heißt, du bist aus dem Schneider, du dachtest, der kennt sich aus, weil er sich auch in vielen anderen Themen auskennt. Okay? Aber welche Rechtfertigung habe ich dann, wenn ich antworte und mich nicht auskenne? Okay? Und deswegen hätten sie doch gefragt. Sie hätten einfach sagen sollen, ich weiß nicht. Wie man sagt, ich weiß nicht, ist sowieso die Hälfte des Wissens. Aber du kannst entweder wissen oder nicht wissen, gib nur die zwei Hälften. Und dann sagt er, der Teil, dann heißt es, das Heilmittel eines Unwissenden ist es zu fragen. Sehr einfach. Man darf einfach nur sich nicht von seinem Ego oder vom Shaitan überwältigen lassen, dass man sagt, ja, die fragen mich, ich bin in meiner Familie, in meiner Gesellschaft, in meinem Freundeskreis, den ich am besten auskennt und ich war so viel unterrichten, was werden die Leute über mich sagen, wenn ich keine Antwort weiß auf die Frage und ich kenne ja die Sura so und so schon auswendig und ich bin jeden Tag in der Moschee. Das musst du einfach beiseite legen und dir vorstellen, dass rechts von dir das Paradies ist und links von dir die Hölle ist, wenn dir jemand eine Frage stellt und du möchtest gerne dahin kommen, wo die rechtschaffenen Menschen auch hingehen. Dann sagt er, und dieser Teil des Hadithes ist umstritten, ja, also wird von manchen Gelehrten als unauthentisch eingestuft, der letzte Teil. Der letzte Teil ist die praktische Lösung für diesen Fall. Der letzte Teil ist die praktische Lösung für diesen Fall. Es hätte ihm ausgereicht, den Tayammum zu vollziehen und auf seiner Wunde eine Binde anzubringen, über die er dann streicht und den Rest des Körpers wäscht er. Okay. Wenn dieser letzte Teil des Hadiths authentisch wäre, dann wäre das schon die Antwort und die Sache wäre erledigt. Ja, aber wenn er umstritten ist, dann müssen wir eine Lösung finden, gemäß den Grundregeln, sage ich mit den Usul. Und die Gelehrten, wie ich gesagt habe, sind sowieso unterschiedlicher Ansicht, weil, wie gesagt, wenn dieser Teil authentisch wäre, wäre das die Antwort auf die Frage. Aber zusammengefasst, liebe Geschwister, gibt es eine Regel, sie lautet, man macht nicht beides, sowohl die ursprüngliche Tat als auch diejenige, die sie ersetzen soll. Al-Badal und Al-Mubdal. Al-Mubdal ist das, was ersetzt werden soll. Was soll ersetzt werden? Der Wudu. Der Wudu soll ersetzt werden. Und was ist der Ersatz, der Badal? Der Thermo. Okay. Und wenn man jetzt, also warum wird nicht beides miteinander kombiniert grundsätzlich? Das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. rahimahullah, weil sie sagen, das eine ersetzt das andere komplett. Das eine ersetzt das andere komplett. Warum soll ich dann noch vom Mubdal irgendetwas machen, wenn ich sowieso durch den Badal alles ersetze? Das ist deren Argument. Und deswegen, zusammengefasst, sagen wir in diesem Zusammenhang, wenn jemand eine Wunde hat, die er die er nicht waschen kann, ja, ist der erste Schritt wegen der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an, und ihr kein Wasser vorfindet, sagen wir, er hat ja Wasser. Und er kann es auch benutzen. Er hat Wasser und kann es auch benutzen. Das ist der Fall, wenn er eine Binde anbringen kann, wenn er ein Pflaster machen kann, was auch immer, irgendwas, was die Wunde schützt. Und dann wäscht er sich ganz normal, und wenn er zu dem entscheidenden Teil kommt, streicht er mit seiner feuchten Hand darüber. Der zweite Fall ist, dass er auch das nicht machen kann. Das kann mehrere Gründe haben. Kann sein, die Wunde muss offen bleiben. Kann sein, er hat nichts, um die Wunde abzudecken. Und er befürchtet, dass dort Wasser reinkommt und dass ihm das schaden kann, wie in diesem Fall, dem Hadith, der vor uns liegt. Denn in diesem Fall, sagen eben manche Gelehrte, dass er den Wudu vollzieht bis zu der entscheidenden Stelle, vollzieht dann den Tayammum und wäscht sich dann weiter. Andere sagen, er macht den Tayammum und vollzieht dann den Wudu, soweit er kann. Und andere sagen umgekehrt. Wir sagen zusammengefasst, in diesem Fall macht man den Tayammum ersatzweise ersatzweise für den Wudu. Wallahu a'lam. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte, zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam verletzte sich ein Mann. Später hatte er einen Samenerguss bei Nacht und man ordnete ihm an, den Ghusl zu vollziehen. Da verzog er ihn und starb. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam erfuhr davon und sagte, sie haben ihn umgebracht. Möge Allah sie umbringen. Ist es nicht das Heilmittel eines Unwissenden nachzufragen? Dieser Hadith ist ein anderer Hadith als der erste. Warum? Weil der erste Hadith ist von Jabir überliefert, der zweite Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum überliefert. Und bei den Hadith-Gelehrten gelten das als zwei unterschiedliche Hadithe. Es ist naheliegend, dass es die gleiche Situation ist, aber muss natürlich nicht sein. Es kann sich solche Sachen auch mehr als einmal im Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam abgespielt haben. 126. Nach Tayammum und Salah noch während der Gebetszeit Wasser finden. Da verbirgt sich die Thematik, wenn ich den Tayammum vollzogen habe, darf ich dann von der Erlaubnis des Tayammum nur Gebrauch machen, solange es kein Wasser gibt? Oder auch wenn es noch Wasser gibt? Oder anders gefragt, dadurch, dass Wasser wieder zur Verfügung steht, wird dadurch mein Tayammum ungültig? Ja oder nein? Okay. Das ist die Frage, die drin. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten darüber, weil es abhängig davon ist, ob du sagst, dass eben der Tayammum, ob er den Hadath beseitigt oder nicht. Könnt ihr euch noch erinnern, was der Hadath ist? Hadath ist der, die Unreinheit im übertragenen Sinne. Ja, also eine Person hat zum Beispiel sein Geschäft verrichtet, ja, und dann ist er Muhdith, sagt man auf Arabisch, Muhdith. Und diese Unreinheit, die lässt sich ja nicht messen oder so. Also die lässt sich ja nicht sehen, sondern das ist eine islamisch-gesetzliche Angelegenheit. An die glauben wir. Okay? Und die Frage ist, wenn man Tayammum macht, betet man dann und der Hadith ist weg, dann kommt er nicht zurück, nur weil man den Wudu vollzogen hat, richtig? Aber wenn man sagt, nein, der Hadith ist da, aber du hast nur die Erlaubnis bekommen, durch den Tayammum zu beten, dann betest du trotz des Hadith, durch die Erlaubnis des Tayammum. Und sobald Wasser wieder kommt, ist die Erlaubnis des Tayammum weg und dein Hadith ist immer noch da. Das sind die zwei Angelegenheiten. Und schauen wir uns dazu den folgenden Hadith an. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu sagte, zwei Männer gingen auf Reise. Als die Gebetszeit eintraf und sie kein Wasser fanden, wandten sie sich dem guten Erdboden zu und beteten. Danach fanden sie noch während der Gebetszeit Wasser. Der eine von beiden wiederholte das Salat und den Wudu, der andere nicht. Dann erzählten sie ihm, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dies und er sagte zu demjenigen, der nichts wiederholt hatte, du hast gemäß der Sunna gehandelt. Dein verrichtetes Salat reicht aus. Und zu demjenigen, der den Wudu und das Salat erneut vollzogen hatte, sagte er, du bekommst deine Belohnung doppelt. Und der nächste Hadith ist von derselben Bedeutung und ein anderer Überlieferungskette. Noch einmal, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu sagte, zwei Männer gingen auf eine Reise. Als die Gebetszeit eintraf und sie kein Wasser fanden, wandten sie sich dem guten Erdboden zu und beteten. So, das ist der klassische Fall, dass man kein Wasser vorfindet. Man macht Tayammum und betet. Danach fanden sie noch während der Gebetszeit Wasser. Das heißt, nachdem sie das Gebet verrichtet haben. Die Frage ist, ob sie die Gebete dann wiederholen müssen oder nicht. Ja? Der eine von beiden wiederholte das Salat und den Wudu. Also logischerweise macht er erst Wudu und dann betet er. Aber, Anmerkung nicht vergessen, der Prophet hat bis zu diesem Zeitpunkt, sallallahu alaihi wasallam, noch nichts mitbekommen von der Sache. Sondern er hat selbst gedacht, ich habe gebetet, aber jetzt ist Wasser wieder da. Okay? Und deswegen bete ich nochmal. Der andere hat das nicht gemacht. Der andere hat sich gedacht, warum soll ich nochmal beten? Ich habe gebetet. Und wenn das so der Fall wäre, dann müsste ich ja, stell dir mal vor, ich würde wochenlang kein Thermom machen und dann müsste ich alle meine Gebete nachholen. Ja? Jemand, der kein Wasser benutzen kann, aus gesundheitlichen Gründen, nach 10 Jahren ist er gesund und all seine Gebete nachholen. Okay. Auf jeden Fall hat sich gedacht, ich mache das nicht. Ich habe in dem Moment gehandelt, wie Allah mir angeordnet hat. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Dann erzählten sie dies dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu demjenigen, der nichts wiederholt hatte, du hast gemäß der Sunna gehandelt. Also du hast richtig gehandelt. Also dein Gebet ist angenommen und du hast auch gemäß der Sunna gehandelt. Tamam? Und er sagt, dein verrichtetes Gebet reicht aus. Und zu demjenigen, der den Wudu und das Salat erneut vollzogen hatte, sagte er, du bekommst deine Belohnung doppelt. Du bekommst deine Belohnung doppelt. Logischerweise, weil er zwei Gebete verrichtet hat, hat er sie beide bekommen. Taban, in dieser Überlieferung, erst einmal bevor wir die Frage beantworten, die der Autor gestellt hat durch den Titel, oder die Thematik, die wir besprechen wollen, stellt sich natürlich die Frage, diese Antwort des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kann man sie beziehen auf alle Menschen, die so handeln, wie dieser Mensch gehandelt hat? Wir sagen, jein. Wenn jemand in einer Situation so gehandelt hat, wie dieser Sahabi, im Sinne von, dass er das Urteil nicht darüber kannte, und erzählt dir, ich habe so und so und so gemacht, dann sagst du ihm, inshallah, bekommst du Belohnung doppelt, weil es auch ein Sahabi damals so gemacht hat wie du. Aber du und ich, die wir jetzt gehört haben, dass der Erste nach der Sunna gehandelt hat, mit welcher Rechtfertigung willst du die andere Handlung begehen? Versteht ihr? Das heißt, beide, die Ausgangslage von beiden war, sie beide wussten nicht, wie es richtig funktioniert. Aber du weißt, wie es funktioniert. Weil Allah hat dir die Ersatzwaschung gegeben. Tamam? Er war entschuldigt, weil er nicht wusste, dass er das erste Gebet ausreicht. Das ist dieser. Deswegen, du kannst nicht sagen, jeder, der jetzt in so eine Situation gerät, betet dann zweimal. Ja? Betet zweimal. Das wäre, dann würdest du praktisch deine Situation beziehen auf einen Fall, der nicht mit deinem Fall wirklich übereinstimmt. Es sei denn, du bist unwissend, ja. Aber du kennst ja den Hadith, also du kannst es nicht mehr bringen. Aber wenn ein anderer dann, oder du hast es vergessen, kann natürlich auch passieren. Ja. Oder wenn man doppelte Belohnung möchte. Wenn jemand doppelte Belohnung möchte, wie gesagt, funktioniert es nicht. Weil das hat er bekommen hier, weil er nicht wusste, wie es richtig geht. Ja, das geht nicht. Und wichtig ist ja, der Mann hat doppelte Belohnung bekommen. Okay. Aber der andere hat gemäß der Sünder gehandelt. Was meinst du, wie viel Belohnung das gibt? Warum nur einfach? Jede Tat wird verzehnfacht, oder nicht? Also 2 und 10, nicht das gleiche. Auf jeden Fall, die Frage lautet jetzt während dem Gebet Wasser vorfinden. Also, der eine von beiden hat das Wasser dann benutzt und den Wudu vollzogen. Richtig? Das ist der, die Belohnung zweimal bekommen hat. Ja. Der andere hat das nicht gemacht. Also, gemeint ist in diesem Zusammenhang, diesen Titel, ob man, wenn man während der Gebetszeit Wasser vorfindet, sein Gebet nochmal wiederholen muss, wenn die Gebetszeit noch nicht ausgelaufen ist. Okay? Weil über den anderen Fall, liebe Geschwister, haben wir bereits schon einmal gesprochen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Also, noch einmal. Es geht nicht um den Fall, dass jemand Tayammum gemacht hat, weil er kein Wasser hatte und dann Wasser findet und jetzt beten will. Oder ob jemand Tayammum gemacht hat und dann anfängt zu beten und dann hört er das Wasser aus dem Wasserhahn wieder rauskommen und jetzt nicht weiß, was er machen soll. Diesen Fall, den haben wir schon mit manchen Hadithen abgedeckt, wo es ganz klar und deutlich hieß, so soll er sich vor Allah vorsehen und seine Haut vom Wasser berühren, zu Berührung geben. Und der Sahabi, der tagelang war das, ja, ohne Wudu gebetet hat, sondern nur mit Tayammum, als dann er beim Propheten war und es Wasser gab, hat der Prophet das Wasser holen lassen und ihn den Rüssel vollziehen lassen. Und da haben wir gesagt, wenn das Wasser nicht, wenn der Tayammum Rafi' wäre, das heißt, wenn der Tayammum den Hadath entfernen würde, warum soll er den Rüssel dann vollziehen? Weil er ist ja schon Tahir. Okay? Darüber reden wir nicht. Wir reden jetzt hier über den Fall, dass man noch während der Gebetszeit, wie es im Titel heißt, nach Tayammum und Salah, noch während der Gebetszeit Wasser vorfinden. Das ist die einzige Frage. Okay? Und die Antwort lautet, man braucht das Gebet nicht wiederholen. Es geht nicht um die Gebetswaschung, sondern es geht um das Gebet an sich. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und wir haben ja auch so einen ähnlichen Fall gehabt, wenn auch nicht ganz passt. Das war aber der Fall, dass jemand weder Wasser hat, noch Tayammum machen kann. Da haben wir gesagt, wie soll er damit umgehen? Da haben wir gesagt, es gibt 4 Ansichten darüber. Aber wie gesagt, richtigerweise, er betet zur Zeit, zur richtigen Zeit, ohne Wudu, ohne Tayammum, weil er beides nicht machen kann. Ja, und braucht auch dieses Gebet nicht wiederholen. Und das ist auch die vernünftigste Ansicht, weil er hat ja genau das gemacht, was er machen kann. Ich kann mich hinstellen, Richtung Qibla beten, ich kann Fatiha lesen, ich kann mich verbeugen, Sujud machen und so weiter. Wenn jemand jetzt kommt und sagt, ja, aber Allah hat doch gesagt, das Wudu musst du machen vorher und so, sagen wir ja, aber alle diese Anordnungen Allahs Azza wa Jal sind Voraussetzung dafür ist was? Die Möglichkeit, das tun zu können. Yani, sogar die Hajj, wenn du kannst, oder nicht? Was hat Wudu, wenn du kannst? Ja? Beten, wenn du kannst. Wenn ich nicht beten kann, muss ich machen. Ein Mensch ist in Ohnmacht, Gott bewahrt. Wie soll er beten? Tamam. Deswegen, er wird angesprochen, soweit er kann. Und dann auch auf die Art und Weise, wie er kann. Du kannst nicht im Stehen. Der Prophet sagt, bete im Stehen, wenn du nicht kannst, dann im Sitzen. Wenn du nicht kannst, dann im Liegen. Okay. Das heißt also, auch der Wudu, der Tayammum, auch die Richtung der Qibla. Das ist zwar eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets, ist richtig, aber auch nur, wenn du kannst. Wenn du in einem Ort bist und du kennst die Qibla nicht, betest du in irgendeine Richtung. Taban, wenn du nachfragen kannst, fragst du nach, aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich gesehen, wenn du nicht die Qibla herausfinden kannst, betest du in irgendeine Richtung. Wallahu tabarak ta'ala. 127, der Russen am Freitag. Abu Huraira sagte, radiallahu ta'ala anhu, während Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, die Freitagspredigt hielt, kam ein Mann in die Moschee herein. Umar sagte, lasst ihr euch vom Salah abhalten? Der Mann sagte, sobald ich den Gebetsruf hörte, vollzog ich den Wudu. Da sagte Umar, und dann hast du auch noch nur den Wudu vollzogen? Habt ihr nicht gehört, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn jemand zum Freitagsgebet kommt, soll er den Ghusl durchführen? Aus diesem Hadith, oder aus diesem Kapitel, geht es erstmal um die Gesetzlichkeit des Ghusl. Es gibt verschiedene Situationen, in denen es Sunna ist, den Ghusl zu vollziehen. Und dazu gehört der Freitag, der Eid der Muslime, und auch an den Eid al-Adha, Eid al-Fitr, also Opferfesttag und Fastenbrechen fest. Und auch wenn man zum Beispiel Geschlechtsverkehr gehabt hat und den Russel vor dem Schlafen vollzieht. Den Russel muss so vollziehen, aber es geht darum, dass man es vollzieht, noch bevor man schläft. Oder auch, wenn man Makka betreten will, bei einer Hajj, bei einer Umrah, dass man da auch sauber ist. Das heißt, es gibt verschiedene Situationen, denn es Sunna ist, Russel zu vollziehen. Und dazu gehört der Freitag. Und die Frage in Bezug auf den Freitag sind zweierlei. Erstens die Gesetzlichkeit, die haben wir natürlich dadurch bewiesen. Aber es geht auch um den Hukum, al-Shar'i. Das heißt, den Hukum, das gesetzliche Urteil darüber. Yani ist es, wenn wir es gesagt haben, gesetzlich, dann die Frage ist, ist es Mustahab oder ist es eben Wajib. Abu Huraira sagte, während Umar ibn Khattab die Freitagspredigt hielt, kam ein Mann in die Moschee hinein. Umar sagte, lasst ihr euch vom Salah abhalten. Der Mann sagte, also mit anderen Worten, warum kommst du so spät? Okay. Der Mann sagte, sobald ich den Gebetsruf hörte, vollzog ich den Wudu. Und in anderen Überlieferungen geht es hier um Uthman radiallahu ta'ala anhu. Er war der Mann, der zu spät kam. Er sagte, sobald ich den Gebetsruf hörte, vollzog ich den Wudu. Und er will damit sagen, ich hätte nicht vorher kommen müssen. Denn normalerweise, wenn in einer Umgebung es eine Moschee gibt und du den Gebetsruf hören kannst, ihr wisst ja, normalerweise der Gebetsruf wird vom Dach der Moschee aus ausgerufen, zumindest war es so früher, heutzutage natürlich mit Mikrofon und so weiter. Aber wenn du in einer Nähe bist, in einer Moschee, wo du den Gebetsruf hören kannst, die Frage ist, wann musst du dich zum Gebet begeben? Also Freitagsgebet, hier geht es um Freitagsgebet, dann sobald du den Gebetsruf hörst. Ich muss nicht vorher schon in der Moschee sitzen. Es war besser und schöner, klar. Es gibt einen Hadith, ihr kennt ja, wenn man zur ersten Stunde kommt, dann ist es so, als hätte man ein Kamel geschlachtet und so weiter. Ja? Aber die Frage ist, das ist was Gutes. Aber wann muss ich da sein? Ich muss mich zur Moschee begeben. Allah sagte, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. Und ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet am Freitag oder wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, فَسْعَوْا إِلَى ذِكْرَةِ, dann begebt euch zum Gedenken Allahs. Und das ist die Khutbah. Oder das Salat, je nachdem. Aber das ist die Khutbah, gehen wir von aus. Weil nach dem Adhan kommt die Khutbah. Okay? Daraus lernen wir auch was. Am Freitag gibt es ja gemäß der Sunna zwei Adhan. Den ersten Adhan, am besten, wenn die Gebetszeit eintrifft. Aber der Sinn vom ersten Adhan ist, dass die Leute sich für das Jum'a-Gebet vorbereiten. Das ist die Sunna, die Uthman eingeführt hat, radiallahu anhu. Und deswegen ist es eine Sunna von einem Khalifa. Und der Prophet hat gesagt, wir sollen der Sunna der rechtgeleiteten, besonderen Kalifen folgen. Deswegen, das ist gesetzlich, also. Weil manche Leute sagen, das wäre ungesetzlich und wäre keine Sunna, das stimmt nicht. Uthman hat das eingeführt, das ist richtig, aber zeig mir mal einen Sahabi, der ihm widersprochen hat. Also, außerdem war er ein Khalifa und wenn andere ihm widersprochen hätten, dann könnte man höchstens sagen, es ist eine Mas'ala Khilafiyya. Also, manche sehen so, manche sehen so, aber das als unislamisch zu bezeichnen, zu sagen, das wäre eine Erneuerung oder ähnlich, das ist übertrieben. Auf jeden Fall, Uthman hat das eingeführt, weil die Leute wurden mehr. Und die Leute sollten rechtzeitig zum Gebet kommen. Aber der Adhan, von dem Allah im Koran spricht, oder von dem es hier geht, das ist der zweite Adhan, der eigentliche Adhan. Der Adhan zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und zwar der Adhan, wenn der Khatib zur Kanzel aufgestiegen ist, die Leute begrüßt hat, sich hinsetzt, und dann wird der Adhan ausgerufen, so wie es alhamdulillah bis an den heutigen Tag vollzogen wird. Ja, der Mann sagte, sobald ich den Gebetsruf hörte, vollzog ich den Wudu. Also erst dann muss ich zum Gebet gehen. Und ich sprach Wudu, also habe ich ihn dann erst vollzogen. Also er sagt, ich habe nichts Falsches gemacht. Dann sagte Umar, und dann hast du auch noch nur den Wudu vollzogen? Hast du denn nicht gehört, dass der Prophet s.a.w. gesagt hat, wer zum Freitagsgebet kommt, soll den Ghusl durchführen? Er hat ihn also getadelt dafür. Manche Gelehrte entnehmen aus dieser Aussage von Umar, radiallahu ta'ala anhu, dass der Ghusl am Freitag verpflichtend ist. Dass der Ghusl am Freitag verpflichtend ist. Nicht nur aus der Aussage von Umar, sondern auch aus der Aussage des Propheten, alayhi salatu wassalam, denn er sagte ja, wer zum Freitagsgebet kommt, man ida ata ahadukum al-jum'ah falyaghtasil. Das heißt, wenn jemand zum Freitagsgebet kommt, soll er den Ghusl vollziehen. Oder hat er den Ghusl zu vollziehen. Oder vollziehe er den Ghusl. Und so weiter. Ein Imperativ. Okay? Und sie sagen grundsätzlich, ein Imperativ hat verpflichtenden Charakter. Ja. Und die zweite Begründung ist, sagen sie, die Aufforderung von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu in diesem Zusammenhang. Ja? Aber natürlich, die meisten Gelehrten, das ist auch inshallah die richtigere Ansicht, sagen, dass der Ghusl am Freitag eine Sunna ist. Eine Sunna ist. Und es ist eine Pflicht, wenn man unangenehm riecht. Wenn man unangenehm riecht. Und das ist, was ich vorhin auch gesagt habe, als ich gesagt habe, es geht nicht immer nur um die Worte, wie der Prophet sie gesprochen hat. Und es geht auch um die Weisheit, die dahinter steckt. Und das ist auch nicht aus dem Ärmel gezogen, sondern das ist der Ursprung seiner Anordnung überhaupt, wie wir vielleicht schon noch sehen werden, inshallah. Ja? Also er hat diese Aussage getätigt, weil eben Leute gekommen sind, die unangenehm gerochen haben. Und jeder sieht auch, dass der Ghusl, dieses Reinigen, ist zwar eine Ibadah, aber es ist eine Ibadah, die logisch nachvollziehbar ist. Ist logisch nachvollziehbar. Nicht wie Tayammum. Tayammum kannst du, also zumindest ich nicht, logisch nachvollziehen, warum man auf nur Hände und Gesicht einreibt. Ja? Könnte ja auch sein, dass man den Arm einreibt, den Fuß einreibt. Kann ja alles sein. Okay? Aber deswegen die Anordnung des Ghusl am Freitag ist verpflichtend, wenn man unangenehm riecht. Aber wenn man sowieso schon sauber ist, weil man vorher geduscht hat, dann ist es trotzdem eine Sunna. Es ist trotzdem eine Sunna, für die man extra belohnt wird und die man auch unbedingt machen soll. Und Sinn und Zweck dieses Ghusl ist es, der geeignete Zeitpunkt dieses Ghusl ist es, möglichst kurz bevor man zum Jum'ah-Gebet geht. Wenn jemand sowieso zu Hause ist, macht das, bevor er losgeht. Wenn jemand an dem Tag arbeiten muss, dann macht das eben morgens, wenn er von der Arbeit losgeht. Ja? Aber je näher er das rückt, zum Jum'ah-Gebet, desto besser ist es. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Taban, aus der Aussage von Umar ibn Khattab radiallahu alleine kann man nicht entnehmen, dass der Ghusl verpflichtend ist, auch wenn er hier ihn getadelt hat. Warum? Weil er tadelt ja, also wenn man jemanden tadelt, dann tadelt man ihn nicht nur, weil er etwas Falsches gemacht hat. Sondern wenn es eine vorbildliche Person ist, tadelt man ihn, weil er eben nicht vorbildlich gehandelt hat. Wenn eine Person sagt, Achi, du in deiner Position, mit deinem Ruf, du hättest das nicht machen dürfen. Das ist ein Tadel. Aber eine andere Person, wenn sie das gemacht hätte, wäre es gar kein Problem gewesen. Wie zum Beispiel die berühmte Aussage von Imam Ahmad, rahimahullah, als er gesagt hat, welch übler Mensch jemand doch ist, der sein Witr-Gebet nicht verrichtet. Jetzt stell dir mal vor, jemand lernt den Koran auswendig. Okay? Aber er benutzt den Koran nicht so, wie es eigentlich sein soll. Das heißt, dazu gehört natürlich das Gebet, zweifellos. Ja? Und dazu gehört, dass man von jemandem, der sich in der Religion auskennt oder lernt, dass er lernt, dass er sie lernt, damit er sie umsetzt. Ja, das ist eigentlich Sinn und Zweck. Deswegen, wenn jemand dann nicht einmal das wertvollste und gleichzeitig kürzeste Gebet verrichtet, ein Raka, und es ist das wertvollste freiwillige Gebet von allen freiwilligen Gebeten, ja, er lässt es weg. Was soll man über ihn denken? Also die Wahrscheinlichkeit, dass er mit anderen Sachen auch zu kurz tritt, ist natürlich sehr groß. Ja, und deswegen, das will er damit sagen, der Imam, rahimallah. Er sagt, was ein übler Mensch muss das sein, der sein Witr-Gebet nicht verrichtet. Wenn es hochkommt, macht er seine 5 Gebete sehr gut. Aber wer ist dieser Mensch, der seine Gebete alle gut macht? Versteht ihr? Wer ist der Mensch, der in seinen Gebeten nicht mal unaufmerksam ist? Wer ist der Mensch, der in seinen Gebeten nicht mal der in seinem Gebet keine Fehler macht? Deswegen machen wir freiwillige Gebete. Wir wollen ja auch das irgendwie ausgleichen, was wir da an Fehlern machen. Ja? Deswegen, was für ein übler Mensch muss das sein, der nicht einmal sein Witr-Gebet verrichten kann? Nein. In diesem Sinne, wenn jemand getadelt wird, in diesem Fall einer wie Uthman radiallahu anhu, dann natürlich, wir erwarten von einem Khalifa, wir erwarten von einem Amir al-Mu'minin, wir erwarten von einem Sahabi, von einem, der die Umma der Muslime, die anderen Sahabe anführen möchte, ja, im Frieden als auch im Krieg, dass er mehr macht als die anderen. Wenn sie sich ein Vorbild an ihn nehmen, wie viele Menschen von uns werden motiviert durch Leute um uns herum? Du siehst jemanden, der in einer Sache eifrig ist und stark ist und gut ist, dann wirst du ähnlich wie er. Ja. Und deswegen, wie gesagt, also können wir aus diesem Tadel von Umar Khattab entnehmen, dass es ziemt sich nicht für so einen Menschen, solch eine Tat zu unterlassen. Vielmehr erwartet man von dir, o gläubiger Muslim, dass du frühzeitig zum Jum'a-Gebet kommst, um die Belohnung zu erhalten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam versprochen hat, als er gesagt hat, wer zur ersten Stunde kommt, der bekommt die Belohnung, als hätte er ein Kamel geopfert. Und danach eine Kuh, richtig? Und danach ein Schaf oder Ziege. Und danach ein Huhn. Und danach ein Ei. Okay. Nehmen wir noch den nächsten Hadith. Ja. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Ghusl am Freitag ist für jeden Erwachsenen Pflicht. Der Ghusl am Freitag ist für jeden Erwachsenen Pflicht. Ja, diese Aussage, natürlich auch ein Argument den Gelehrten, die gesagt haben, dass der Ghusl verpflichtend ist. Weil sie sagen, es heißt ja Pflicht. Okay? Nur das Problem ist, wir müssen aufpassen und dürfen nicht voreilig solche Sachen so schlussfolgern, so deutlich es auch klingen mag. Deswegen, man kann nicht vorsichtig genug sein, ja. Einfach einen Text zu lesen und du machst jetzt in diesem Fall nichts wirklich Schlimmes, weil es gibt schon Gelehrte, die es gesagt haben, ja. Aber die Frage ist eben, hast du auch verstanden, warum du sagst, dass es Pflicht ist? Und du möchtest ja auch standfest sein. Also wenn jemand dann sagt, nee, das ist nicht Pflicht, weil so und so und so, müsstest du auch gerne was eine Antwort drauf haben. Ja? Weil hier zum Beispiel muss man aufpassen, dass das Wort, das verwendet wird, Wajib im Arabischen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith erwähnt. Okay? Aber unsere Definition des Wort Wajib ist was anderes. Ihr kennt das Wort Sahih zum Beispiel. Also wenn ich dich fragen würde, was heißt Sahih? Kann mir jemand sagen, was heißt Sahih? Authentisch. So. Das hast du so gelernt, weil du bei einem Hadith-Unterricht das so gehört hast. Ja, weil im Hadith sagt man, hat Sahih, ist eine bestimmte Stufe der Authentizität. Okay? Aber Sahih bedeutet auch gesund. Also ursprünglich sprachlich gesehen heißt gesund. Ja? Deswegen, wenn der Prophet diesen Begriff jetzt benutzt, Sahih oder ein Sahabi, dann meint er bei weitem nicht das, was du meinst. Nicht einmal die frühen Hadith-Gelehrten meinen das, was wir heutzutage meinen. Ja? Das heißt, die Sachen haben sich entwickelt. Eine Fachsprache entwickelt sich im Laufe der Zeit. Okay? Und wir verstehen unter Wajib was? Eine Tat, für die du belohnt wirst, wenn du sie tust, zur Rechenschaft gezogen wirst, wenn du sie unterlässt. Richtig? Also Sünde begehst du, wenn du sie weglässt. Ja? Okay. Aber ursprünglich sprachlich gesehen bedeutet das das nicht. Ursprünglich sprachlich gesehen bedeutet Wajib eine Sache, die du unbedingt machen sollst. Eine Sache, die du unbedingt machen sollst. Okay? Aber die Frage, ist es Wajib oder ist es Mustahab, ist was anderes. Das ist was anderes. Ja? Weil das Problem ist, also das ist eine Sache. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn du nur einen Hadith für diesen so alleine betrachtest, was machst du dann mit den anderen Überlieferungen, wo die Illa eindeutig erwähnt wird. Das heißt, ein Hadith hast, wo eindeutig gesagt wird, ich sage es jetzt so deutlich ist es natürlich nicht, aber er sagt deutlich, wenn einer sagen würde, der Grund, warum man am Freitag den Ghusl vollziehen soll, ist, damit man gut riecht. Okay? Wenn es solche Überlieferungen, so ähnliche gibt es ja, aber das ist nicht der Wortwort davon. Ja? Aber wenn es solche Überlieferungen gibt, musst du die auch mit berücksichtigen. Aber es bringt ja nichts, dass du manche Hadith anschaust und andere weglässt. Okay? Hafsa berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Erwachsene hat sich zum Freitagsgebet zu begeben und jeder, der zum Freitagsgebet geht, hat den Ghusl zu vollziehen. Abu Dawud sagte, wenn man den Ghusl nach Beginn der Morgendämmerung vollzieht, reicht es als Freitagsghusl aus, auch wenn man Junub war. Das ist die letzte Überlieferung für uns heute. Aus dieser Überlieferung stellt sich eine andere Frage. Geht es um den Freitag oder geht es um das Freitagsgebet? Weil wir sagen oft, der Ghusl am Freitag. Der Ghusl am Freitag. Aber es geht tatsächlich um jemanden, der zum Freitagsgebet geht. Weil er sagte auch, إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةِ. Dass wenn jemand zu euch zum Jum'a-Gebet kommt, dann soll er den Ghusl vollziehen. Das bedeutet, sollte jemand krank sein, sollte eine Frau nicht zum Gebet gehen, du hast mal entschuldigt, sein Freitagsgebet ist man auch von dieser Pflicht oder von dieser, wenn man an sich diese Pflicht ist, befreit. Ja? Und ansonsten ist es ja immer Sunna, dass man gut riecht. Aber dieser Zusammenhang ist im Zusammenhang mit der Person, die sich Freitagsgebet begibt. Allahu tabarak ta'ala. Dann stellt sich die Frage, ab wann der Zeitpunkt gilt. Und Abu Dawud sagt, rahimahullah ta'ala, wenn man den Ghusl nach Beginn der Morgendämmerung vollzieht, reicht es als Freitagsghusl aus, auch wenn man Junub war. Er hat hier zwei Sachen miteinander kombiniert. Die erste Frage ist, ab wann? Er war der Ansicht, ab der Morgendämmerung. Offensichtlich, weil Sinn und Zweck des Freitagsghusl ist, dass man es für das Freitagsgebet macht. Und das Freitagsgebet ist am helllichten Tag und der Tag beginnt mit der Morgendämmerung. Zweitens ist die Frage, wenn man Junub ist, braucht man dann den Ghusl nur einmal zu vollziehen, sowohl für das Freitagsgebet als auch für die Janaba, das heißt für das Junub sein, oder muss man den Ghusl zweimal vollziehen? Und die Antwort lautet, dass man den Ghusl einmal vollziehen braucht. Nur einmal. Das reicht aus. Das heißt, wenn jemand den Ghusl vollzieht, mit der Absicht, die Janaba zu entfernen, reicht das für das Freitags aus. Warum? Weil auch hier sagen wir, was ist Sinn und Zweck des Ghusl am Freitag? Dass du den Ghusl, ich kann sagen, dass du sauber zum Ghusl zum Jum'a gehst, aber ich sage noch besser, weil wir wollen ja auch den Fall einschließen, dass es Sunna ist. Der Ghusl, auch wenn wir sagen, er ist Sunna, wie die meisten Gelehrten sagen, sagen wir, Sinn und Zweck des Ghusl am Freitag ist, dass du den Ghusl vollzogen hast. Oder auch einfach, dass du einen Ghusl vollzogen hast. Deswegen, wenn du jetzt den Ghusl für Janaba vollziehst, hast du einen Ghusl vollzogen. Ja? Und woher wissen wir das? Weil der Prophet sagt das auch. Wer zum Freitagsgebet kommt, soll den Ghusl vollziehen. Er hat er doch gemacht. Wenn ich den Ghusl für Janaba mache, habe ich doch gemacht. Warum soll ich jetzt nochmal machen? Das ist ähnlich wie zum Beispiel, wenn man in die Moschee kommt, während die Moschee kommt, soll sich nicht hinsetzen, bevor zwei Raka verrichtet hat. Du hast ein Dhuhr-Gebet verrichtet, du hast ein Maghrib-Gebet verrichtet, du hast ein Isha-Gebet verrichtet. Warum musst du jetzt nach dem Isha nochmal aufstehen, nochmal zwei Raka beten? Du kämst auch nicht auf die Idee, oder? Weil du hast den Hadith erfüllt. Es geht darum, nicht hinsetzen, bevor du gebetet hast. Hast du gemacht. Ja. Es geht darum, nicht zum Jum'ah-Gebet gehen, bevor du den Ghusl gemacht hast. Hast du gemacht durch die Janaba. Okay? Und das Beste ist, und dieser Sache aus dem Schneider zu gehen, und den Konflikt, dass man immer die Absicht hat, den Ghusl zu vollziehen. Oder die Absicht hat, den Hadath zu entfernen. Oder die Absicht hat, zu beten. Ja, das alles ist das Gleiche. Dann hast du, dann kannst du beten, ja. Weil die Problematik reichen geraten ist, wenn du die Absicht hast, nur den Freitagsrussel zu machen. Dann stellt sich die Frage, ist dadurch die Janabe auch weg oder nicht? Um diese Thematik aus dem Weg zu gehen, mach einfach die Absicht für Russel. Die Absicht, beten zu können. Istibahatu Salah. Ja? Die Absicht, den Hadath zu entfernen. Und das war's. Und dann kannst du dein Gebet verrichten. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.